world of cryptocurrencies is diverse and growing more diverse all the time. One such creature is Monero, a currency not based on Bitcoin like many other cryptos, but rather based on an entirely different protocol, one called CryptoNote. Herzlich willkommen zum Monero-Stammtisch im Februar 2020. Mit von der Partie sind heute wieder Till und Krisha, wobei Krisha heute nur ein stiller Begleiter sein wird. Das heißt, ihr werdet von dem heute nichts hören, aber er ist trotzdem dabei. Und ja, hallo Till. Ja, hallo Alex. Sehr schön, klappe die zweite. Und dann nochmal ein Hallo an den Mumble Room. Stellt euch mal kurz vor mit Namen, damit man die Stimmen zuordnen kann. Ja, hallo, ich bin der Max, bekannt aus Telegram, MRPG0 hier. Ich werde erstmal auch nur zuhören, aber ich bin sehr gespannt, was ihr so habt. Viel Spaß euch. Ja, ich bin Skiddy. Braucht keine weitere Kommentare für die Leute, die in der Monero Germany Telegram-Gruppe aktiv sind. Ihr kennt die beiden Gesichter wahrscheinlich auch schon, weil die da wirklich öfter aktiv sind. Und ja, ich denke, dann können wir auch eigentlich direkt mit den Themen einsteigen, oder? Ja, können wir gerne machen. Ich weiß nicht, der erste Punkt, wollen wir die der Reihenfolge nach durchgehen? Ja, ne? Vielleicht sage ich das nur noch ganz kurz am Anfang. Die Pitches sollte man ja immer vorwegnehmen. Liebe Leute, unsere Webseite ist moneromumble.de. Ihr könnt da auch die alten Folgen anhören, die Shownotes ansehen und ihr könnt auch die URL zu unserem Podcast-Feed finden. Also für die Leute, die eine Podcast-App haben und sich die da immer automatisch crawlen. Ihr findet den Monero Mumble leider nicht bei iTunes oder Spotify oder so. Das kommt eventuell noch. Aber ihr könnt ihn auf jeden Fall manuell hinzufügen. Das heißt, ihr findet da die URLs. Das ist moneromumble.de und die URL ist auch hier bei YouTube in den Shownotes und wird auch angezeigt. Aber gut, fangen wir an mit dem ersten Thema. Ja, also die erste Karte, die ich hier mal rausgezogen habe, betrifft jetzt nicht direkt Monero, sondern digitales Zentralbankengeld. Und zwar geht China da wohl gerade steil voran. Und da gab es jetzt eben eine Meldung auf btcecho.de. Sorry, jetzt ist mir das Fenster verrutscht. Genau, also irgendwie scheinen die da gerade im Hintergrund was vorzubereiten, dass eben sie als ein eigenes digitales Zentralbankengeld rausbringen wollen. Und das Design soll dem Bericht zufolge wohl auch schon stehen. Und ich meine, auf einer anderen Seite auch schon gelesen zu haben, dass es mit ersten Banken auch erste Tests gab, die eigentliches digitales Zentralbankengeld auszugeben und an Banken zu verteilen. Also noch nicht quasi direkt an die Bürgerinnen und Bürger, sondern erstmal so auf Bankenebene. Ich weiß nicht, hast du da was von mitbekommen, Alex? Nee, gar nicht. Ich bin da voll out of the loop. Und zwei Sachen fände ich jetzt ganz interessant. Du hast das jetzt auch schon gesagt. Das ist jetzt ein Zentralbankgeld, was praktisch Banken unter sich nutzen, praktisch so zum Zahlungsausgleich wahrscheinlich. Das heißt auch, das haben wir ja heute auch schon so ein bisschen. Ich kenne mich da jetzt nicht super aus, aber es gibt ja auch schon so das Zentralbankgeld, was jetzt die Geschäftsbanken untereinander verwenden und der Otto Normalverbraucher hat kein Zentralbankgeld, sondern der hat dann, ja, keine Ahnung, was das ist, Buchgeld, Papiergeld. Ja, genau. Und also das, es gibt ja so ähnliche Diskussionen auf europäischer Ebene und da war ja dann auch die Frage, also braucht es die Banken dann eigentlich noch für Kontoführung oder könnte das nicht dann auch direkt zwischen Bürgern und Zentralbank abgewickelt werden und die Banken würden dann quasi nur noch, ich sag mal so, für Kredite und Ähnliches zur Verfügung stehen, aber die Kontoführung könnte dann quasi direkt zwischen Zentralbank und Bevölkerung stattfinden. War eine der möglichen Varianten, wie ein solches digitales Zentralbankengeld funktionieren könnte. Ja, interessantes Thema. Also man merkt ja irgendwie, dass den Zentralbanken weltweit irgendwie so ein bisschen die kommen in die Bedrängnis, ja, müssen irgendwie was Neues erfinden. Erst Bitcoin, dann kam Facebook mit dem Libra und die Zentralbank in den USA hat sich da ja auch schon kritisch dazu geäußert. Und ja, genau, also den E-Euro hatten wir, glaube ich, auch in der letzten Folge schon mal angesprochen. Und ja, das ist irgendwie so eine 1984-Version oder Vision für mich, ja, weil wenn wir jetzt ein vollständiges digitales Zahlungssystem haben, was gleichzeitig auch noch von Zahlungsgesetzen enforced wird, dann ist man ja gezwungenermaßen immer transparent vor dem Staat. Und ich glaube, das war ja eigentlich gerade der Gedanke, dass man das eben nicht ist, ja, mit Geld, ob das jetzt Goldbarren oder Goldmünzen sind oder selbst Zertifikate für Gold kann man ja relativ anonym tauschen, aber jetzt eben mit der Digitalisierung scheinen sich da die ein oder andere Möglichkeit eben für die Machthaber aufzutun, um eben ihren Einfluss, ihre Macht noch weiter auszubauen, oder? Ja, also es ist natürlich verführerisch zu sehen oder genau kontrollieren zu können, wo geht welches Geld hin, wo kommt's her, wo geht's hin, wer verteilt es. Und ja, also es wird ja dann immer argumentiert mit Terrorismusbekämpfung und Anti-Geldwäsche, was ja auch legitime Ziele sein können, aber es ist halt auch die absolute Transparenz dann für jedermann, ne? Ja, wobei ich nehme mal an, die Leute, die gut connected sind, ja, oder gar die manche Institutionen selber, ob das jetzt ein Geheimdienst ist oder was weiß ich, ein Präsident oder so, wenn die Privatsphäre haben wollen, die können sie dann wahrscheinlich schon bekommen, ne? Aber so für die normalsterblichen Leute ist das dann halt nicht mehr möglich. Und ich glaube, das ist genau die Umkehrung von der Mechanik, wie sie eigentlich sein sollte, ne? Dass der Staat, die Bürokratie vor uns transparent ist, dass wir überprüfen können, wenn wir ihnen schon unsere Macht abtreten, dass da auch alles mit rechten Dingen läuft und wir selber haben Privatsphäre. Und in dem Fall wäre es ja genau andersrum. Die Machtvollen können privat sein, ja, und manche Sachen vergessen lassen sozusagen, und der Bürger hat dann praktisch immer sein permanentes Register und trägt so die Blockchain mit sich rum. Und ich meine Blockchain jetzt in dem Sinne so eine dicke Stahlkugel oder Eisenkugel mit einer Kette am Fuß, wo man sich halt jetzt nicht mehr frei bewegen kann. Ja, also spannend wird natürlich zu sein, dass die Länder, die ein solches digitales Zentralbankengeld ausgeben werden, ob die in dem gleichen Atemzug dann auch andere, ich sag mal, Digitalwährungen wie Bitcoin, Monero etc. verbieten werden, oder ob die sagen, also das ist hier quasi unser Zentralbankgeld, das könnt ihr benutzen im täglichen Leben, also was weiß ich, im täglichen Bedarf, so als Girokonto, und was ihr dann mit Bitcoin und Monero macht, wäre dann euch überlassen, aber ich kann es mir bald nicht vorstellen. Also ich fürchte, dass dann relativ schnell auch solche Verbotsforderungen kommen werden. Ich verstehe auch gar nicht, wie sie das machen wollen. Ja, also das wird ja keine Proof-of-Work-basierte Kryptowährung sein, sondern sie wollen ja nach wie vor einen Single Point of Failure, ja, wenn man das mal böse sagen will, wollen sie ja trotzdem drin haben, ja, so ein Single Point of Control halt. Und deswegen frage ich mich, was ist denn der Unterschied zwischen so einem Vorschlag, wie da jetzt die Chinesen machen, und dem System, wie es aktuell eigentlich existiert? Da ist ja der Euro auch digital. Ja, ich habe ein Online-Banking-Konto und kann damit, was weiß ich, Apple Pay oder NFC und so weiter auch bargeldlos bezahlen. Ja, also ich verstehe nicht ganz, was da jetzt der Unterschied zum Status quo sein soll. Also ich glaube, der größte Unterschied ist, dass eben das Bargeld abgeschafft werden kann. Also das heißt, wenn du alle Zahlungen digital möglich machst, dann wäre es ja im nächsten Schritt ein einfaches zu sagen, so, und die Bargeldzahlung, die schaffen wir jetzt ab. Weil du kannst ja jetzt kein Bargeld abschaffen, weil du ja Bargeldzahlungen noch immer vornimmst. Und gerade in Deutschland ist es ja auch noch weit verbreitet. In anderen Ländern sieht es ja da auch schon ganz anders aus. Also ich glaube, die skandinavischen Länder, die sind da schon recht weit vorne, was quasi nur noch digitale Zahlungen angeht und gar keine Cash-Zahlung mehr. Und also ich sag mal, du musst ja erst das digitale System komplett etabliert haben, bevor du das analoge System abschalten kannst. Genau, das ist ja eigentlich der interessante Punkt, ne? Die Zentral- und deswegen glaube ich eigentlich auch, dass dieses ganze Zentralbankengeld aufgedrückt nicht funktionieren wird, weil dass ja eigentlich, also so wie ich die Welt verstehe, muss das ein organischer Prozess sein, dass sich dieses Geld eben durch die Marktgängigkeit gegenüber anderen Tauschmedien durchsetzt. Und wenn du jetzt halt von oben herunter sagst, so, ihr müsst jetzt aber dieses Geld benutzen, ja, so aus dem Nichts heraus, dann wage ich mal zu bezweifeln, ob das funktioniert. Ja, weil zum Beispiel, wenn wir uns den Dollar anschauen mit dem Goldstandard, da ist ja auch nicht so auf einmal eine neue Währung gekommen, sondern die haben halt den Dollar unterwandert und dann nach und nach das Fundament weggegraben sozusagen. Ne? Ja, aber ja. Ja, also es bleibt halt spannend. Ne? Das geht jetzt vielleicht auch direkt über in das nächste Ticket, und zwar die japanischen Regierungsvertreter, die haben jetzt auch dadurch, dass eben China da so vorprescht, sehen die halt auch Handlungsbedarf international. Und die Meldung auf BTC Echo auch wieder war dann, japanische Regierungsvertreter wollen digitale Zentralbankenwährung auf G7-Agenda setzen. Also das heißt, bei dem nächsten G7-Gipfel soll das Thema quasi auch besprochen werden. Und was der Artikel da sagt, ist, dass Japan halt auch sehr stark vom Dollar abhängt und dass die hier zum Beispiel befürchten, dass quasi ein digitaler Yuan, also die chinesische Währung, quasi im internationalen Handel dann dem Dollar den Rang ablaufen kann. Und da sehen die dann halt auch ihre Abhängigkeiten zum Dollar wieder gefährdet. Also da ist schon einiges in Bewegung. Ich meine, so auf G7-Ebene, ja, das sind da spannende Entscheidungen, die da getroffen werden. Ich frage mich halt, inwiefern die da überhaupt die Kompetenz haben, darüber zu entscheiden. Weil ich meine, klar, sie können jetzt, die sind dann vielleicht in Anführungszeichen Experten, was internationale Geldpolitik angeht, aber die sind ja keine Experten, was die Technik angeht. Und ich habe da so meine Zweifel, ob vielleicht eine Kryptowährung der Staaten wirklich so sicher ist. Ja, vielleicht schafft es ja dann irgendein Hacker, die zu knacken und sich dann selber zu bereichern oder die Daten und Zahlungsströme von allen abzuschauen oder so. Also ich weiß nicht, wenn man sich mal die allein schon anschaut, ja, die Healthcare-Seite von Obamacare in den USA war ja auch ein Riesendebakel. Deswegen frage ich so, das zu bezweifeln, ne? Ja, wobei, also ich sag mal, das ist natürlich das eine, die digitale Angreifbarkeit, aber rein theoretisch, ich meine, die meisten Gelder sind ja eh nur digitale Gelder. Also das heißt, es ist ja nicht so, dass jeder Euro, der rein theoretisch auf dem Markt ist, auch tatsächlich in Münze oder Papiergeld dasteht. Also sehr viel läuft da ja schon digital und diese Systeme gibt es ja jetzt auch schon. Klar, es wird dann nochmal eine andere Nummer, wenn jeder Bürger da irgendwie mitspielt. Ja, wie gesagt, auch da, mir fehlt so ein bisschen die Fantasie, wie es aussehen könnte, aber ich sehe halt die Bestrebung, dass es da hingehen soll. Ja, also, wenn ich da mal was einwerfen dürfte. Ich verstehe, also, in dem Sinne ist es ja bei einer staatlichen Währung dann auch nicht so schlimm, wenn wir gewisse Sicherheitslücken haben, weil die Möglichkeit des Rückgängigmachen dieser Transaktion dann ja besteht. Ja, wäre auch noch. Also, aber andererseits hast du ja genau das Problem auch, dass quasi wieder Konten eingefroren werden können. Ne? Also wenn die Zentralbank jetzt sagt, dein Konto, das sieht jetzt aber irgendwie schwer nach Geldwäsche aus und wir sperren das mal, dann läuft man da auch wieder in riesige Probleme als Endnutzer. Rein vom Security-Aspekt jetzt, meine ich. Ja, aber nee, dann verstehe ich deinen Punkt nicht so ganz. Kannst du das nochmal wiederholen? Ja, Alex hatte eben angesprochen, dass er sich nicht sicher ist, wie das rein sicherheitsmäßig ist. Also ob die Kompetenz, also technologisch gesehen, ausreicht, um sowas umzusetzen. Weil sowas müsste ja auf europäischer Ebene zum Beispiel passieren. Jetzt als Beispiel, die EZB bringt den Eurocoin raus. Das muss dann ja für jedes europäische Land gleich gelten. Oder wir gehen wieder zurück, dass die einzelnen Länder eine einzelne Zentralbank haben, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, also das mit dem digitalen Euro, das wäre auch so, glaube ich, wie die EZB sich das vorstellen würde, ja. Ja, das würde aber auch bedeuten, dass wir eine Institution haben, die die Transaktionen abwickelt, also die EZB in dem Fall. Und die wäre ja in der Lage, diese Transaktionen rückgängig zu machen. Also wenn wir jetzt Sicherheitslücken hätten, die werden ausgenutzt, Geld kommt weg, dann ist es ja relativ einfach, das Ganze wieder rückabzuwickeln. Genau, es wäre aber auch ein Single Point of Failure, ne? Also wenn da Fehler nicht auffallen, dann fallen sie halt auch nicht auf. Ja, aber das ist ja der Sinn von der Zentralbank. Also das ist ja eine Zentralbank. Ja, aber also ich sag mal, wenn ich jetzt von Zentralbankgeld Goldbarren kaufe und die in meinem Eigentum sind, wie will die Zentralbank das denn rückabwickeln? Der Goldbarren liegt ja dann bei mir. Ja, also dann druckt man halt im Notfall Neues. Also das ist ja jetzt auch nichts Unübliches. Ja, also wir müssen uns mal überraschen lassen, was da jetzt, also diese Expertenkommission aus Japan, die wollen ja diesen Monat quasi noch einen Entwurf vorlegen. Da bin ich mal gespannt, was da so drinstehen wird. Also wir hatten die Diskussion ja in der Gruppe, in der Monero-Gruppe auf Telegram schon. Und ich denke, wenn sowas kommt, dann wird das eine goldgedeckte Währung werden. Also da hatten wir ja schon ein paar Diskussionen dazu und ich denke, also ich sehe keinen Grund, warum man das eh schon zu 90% digitale Geld jetzt noch anders digitalisieren sollte. Also letztendlich ist es ja völlig egal, was für eine Datenstruktur dahinter steckt. Kann sein, ja. Also ich meine, aus Sicht der Regierungen kann ich das schon nachvollziehen, dass man die restlichen 10% dann auch noch wegdigitalisiert, sage ich mal, weil das natürlich mehr Kontrolle gibt, ja. Und gerade Bargeld und so weiter kann man ja auch für Stichwort Terrorfinanzierung und Drogenhandel und so weiter benutzen. Und also aus Sicht der Regierenden habe ich da, haben die, glaube ich, genug Argumente. Das ist halt die Frage dann, wie man das der Bevölkerung schmackhaft macht, weil es ja auch schon wieder ein weiterer Einschnitt in die Freiheit ist, was halt vielen Leuten sehr am Herzen liegt. Ja, also wenn man sich mal in Berlin umsieht, da gibt's ja manche Läden, die nehmen gar keine Kreditkarten oder sonstige Digitalgeld. Da ist nur bares Wahres und solche Leute würden da wahrscheinlich schon auf die Barrikaden gehen. Ist dann halt die Frage, ob das ausreichen würde oder ob die Großteil der Menschen sagt, ist mir eigentlich egal. Ja, die Frage ist, das war ja eben mit dem Bargeld auch, wenn ich das abschaffe, wie schaffe ich das ab? Also der simpelste Gedanke wäre ja einfach zu sagen, wir nehmen E-Coin zum Beispiel, also Eurocoin, und Euros physisch gibt es dann nicht mehr. Aber man könnte das ja auch anders machen, ein bisschen geschickter. Man könnte ja sagen, wenn du dein Bargeld in E-Coin machen möchtest, dann musst du 20% extra zahlen. Und so einzelne, also zum Beispiel im Supermarkt kann ich nicht mehr mit Bargeld kaufen, sondern nur noch mit diesem E-Coin. Und die Leute werden dazu gezwungen, für einen schlechten Prozentsatz rüber zu wechseln. Also es wäre ja viel logischer, diesen Shift so zu vollziehen. Ja, ist auf jeden Fall, wie gesagt, eine spannende Geschichte. Und das ist für mich, glaube ich, so, ich glaube nicht, dass sie es hinkriegen, ja. Und aber gut, ich bin eh sehr pessimistisch, was die etablierte Finanzwelt angeht. Ich glaube, da müsste bald mal ein Crash kommen und da einiges bereinigen. Aber ja, wir werden sehen, wie sie es durchsetzen. Ne? Till, du hast jetzt gerade gesagt, nächsten Monat will Japan da schon einen Vorschlag vorlegen. Nee, bis Ende Februar, also diesen Monat. Wow, okay. Gut, und da wäre das dann schon so ein White Paper oder ist das noch vager? Also das Originalzitat in dem Artikel war, eine etwa 70 Mann große Gruppe plant noch im Februar ein konkretes Konzept für eine staatliche Digitalwährung herauszugeben. So, das ist alles, was da in dem Artikel zusteht. Und wie gesagt, das ist ja jetzt erstmal bezogen auf Japan, allerdings mit dem Hinweis, dass sie das bei G7 ansprechen wollen. Also dass das quasi bei dem nächsten G7-Gipfel ein Thema sein wird. Jo. Und wann ist dieser nächste G7-Gipfel? Ist das auch schon Ende Februar jetzt, oder? Da habe ich nicht zugefunden. Ich habe es zwar gesucht, aber nicht gefunden. Okay. Ja gut, hat sonst noch jemand eine Meinung aus dem Mumble-Room zu diesem Thema? Von Max kam hier noch der Hinweis, die Marshallinseln hätten wohl schon eine eigene Kryptowährung. Ist mir jetzt nicht bekannt, aber ist ja vielleicht auch nochmal ein sinnvoller Hinweis, wer da hinterher recherchieren möchte. Genau, also die Marshallinseln sind auch schon dabei, ihre eigene Kryptowährung zu starten oder so. Und da habe ich mir auch nur gedacht, oh, das tut mir leid für den zuständigen Minister da, der wird sich auf merkwürdige Art und Weise vermutlich leider umbringen müssen, weil In den Marshallinseln ist ja eine Art US-Protektorat, ehemaliges Treuhandgebiet der USA, und auch US-Dollar herrscht dort vor. Und ich denke, das wird ziemlich nicht unbedingt so mit offenen Augen gesehen werden. Und was auch interessant ist, dass seit man das davon gehört hat, seit dem 11. September, 2019 hat man nichts mehr gehört, ne, von dieser Geschichte von den Marshallinseln, weil ich glaube, das ist nicht erwünscht. Eine Frage, die ich euch nochmal stellen wollen würde, ist, wenn jetzt die EZB sowas machen würde wie Monero, also wenn die quasi Monero forken, wenn die so eine Art Code-Fork machen von Monero und alles im Prinzip beibehalten, nur es halt umbenennen in Euro und eine neue Chain beginnen, wie würdet ihr das denn finden? Würdet ihr das gut finden? Also was würdet ihr dazu sagen? Also quasi dasselbe wie eben, nur halt statt dieser Surveillance-Problematik, dass die EZB wirklich Euro sozusagen auf Monero-Basis macht. Was würdet ihr dazu sagen? Fändet ihr das gut oder fändet ihr das schlecht? Oder was würdet ihr da sagen? Also ich würde vor allen Dingen erstmal sagen, es wäre eine Frage der Ausgestaltung, wie das zu bewerten sei. Also wenn Sie quasi die Einzigen sind, die das Mining dafür machen würden, würde ich sagen, ist eine schlechte Idee, weil damit sind Sie dann wieder die zentrale Instanz, die über alles entscheidet, also auch über die Geldmenge, also Inflation, Deflation steuern könnte. Kann man jetzt drüber streiten, ob das sinnvoll ist oder nicht, aber das wäre zumindest schon mal ein Kritikpunkt. Und wenn es dezentral aufgestellt wäre, ja, dann wäre es ja halt auch kein EZB-Geld mehr, sondern dann wäre es halt das, was der Monero jetzt ist. Also jetzt ist es ja auch kein EZB-Geld, sondern was komplett Autarkes. Ja, sehr guter Punkt. Ja. Im Prinzip wäre es so eine Art, Sezession, ne, vom Zentralbankgelder. Das wäre eine Selbstentmachtung im Prinzip. Deswegen, ja, ist eher unwahrscheinlich, ne? So sehe ich es auch. Ja, ich sehe den Sinn jetzt auch nicht. Also eine Zentralbank ist ja genau dazu da, um die Geldmenge zu steuern. Na gut, ich sag mal so, das können Sie natürlich weiterhin, wenn Sie weiterhin die Regeln festlegt. Ne? Also es muss ja nicht unbedingt total dezentral sein, so wie aktuell bei Monero, aber sagen die Regeln gesteuert werden können mit einer dominanten Entwicklergruppe oder so, dann wäre das, denke ich, auch machbar, da irgendwas zu tun. Aber die EZB stellt sich ja oft auch irgendwie so dar, ne? Als oder die Europäer grundsätzlich, ne? als die Guten, als die Fortschrittlichen. Und nicht, dass es ist völlig unwahrscheinlich natürlich, aber ich denke, ideologisch wäre es nicht widersprechend zu dem, was die Europäer so von sich geben. Na, also von wegen, oh, ja, wir machen das alles hier fair und richtig und wissenschaftlich und so weiter, aber natürlich ist es völlig ausgeschlossen, na, das ist völlig klar. Ne? Ich finde es eine ganz interessante Frage, weil, wie du gerade schon gesagt hast, die würden sich ja dadurch selbst entmachten. Ne? Und wenn man so Narrative wie Terrorfinanzierung et al. Weiter spinnt, ne, dann würden sie ja eigentlich genau gegen ihre eigene Mantra vorgehen und dann halt den Leuten irgendwie die Möglichkeit einräumen, ja, Terroristen zu finanzieren, ja, diesen ganz schlimmen Finger Assange und so weiter. Also ich meine, ja, eigentlich, wenn man wissenschaftlich vorgeht, dann kommt man ja bei sowas wie Monero raus. Und Monero ist ja auch sehr wissenschaftlich mit dem Research Lab und so weiter. Aber ich glaube halt, dass die Wissenschaftlichkeit, die die Zentralbanken vorgeben, eher so eine Pseudowissenschaftlichkeit ist, um halt ja sich da in einem schönen Gewand präsentieren zu können und zu sagen, ja, wir haben doch in die Kristallkugel geschaut und wir haben unsere Formeln ausgerechnet und dann kam halt raus, dass der aktuelle Zins bei 0% liegen muss, ja, und dann schlucken die Leute das leichter, als wenn man das halt sagt, so, ja, wir haben einen Würfel geworfen oder so. Ist ja genau das Gleiche, wie wenn du ein Unternehmen führst, dann ist es immer besser, so Unternehmensberatung anzustellen und wenn die dann was kommuniziert, dann hat es direkt so viel mehr Autorität. Ja, da hast du einen sehr, sehr guten Punkt gemacht, also einige gute Punkte, aber einen, den ich jetzt abschließend von meiner Seite noch sagen wollte, ist das mit der eigenen Müdigkeit vor den Regeln anderer. Ne? Also zum Beispiel die EU hat ja dieses Instex, ich weiß nicht, ob ihr dafür schon mal gehört habt, das ist so ein Settlement-System, so eine Art SWIFT-System, damit man eben, ja, wie soll ich sagen, um die Sanktionen mit dem Iran zu umgehen, eben Transaktionen mit dem Iran abwickeln kann, in einer sehr interessanten ökonomischen Art und Weise. Mit Exchange könnt ihr euch mal durchlesen, Instex. Aber was ich dazu sagen will, ist eben, dass das durchaus nutzen könnte, ne, den Europäern, weil die Europäer eben doch meines Erachtens erkennbar müde sind, ne, gegenüber Regeln, die von den USA zum Beispiel oktroyiert werden. Und insofern ist es eine interessante Sache, dass man sagen könnte, oh, wir nehmen uns vielleicht selbst die Möglichkeit, die Finanzflüsse zu kontrollieren, eben damit die Bürger oder wer auch immer oder auch der Staat auch selbst unkontrolliert sein kann. Ne? Also es kann ja sozusagen ein doppelter Nutzen sein, ne? Ein Dual Use im Prinzip, dass man einmal, dass sozusagen dieses Negativum in Kauf nimmt, die Finanzflüsse nicht mehr perfekt kontrollieren zu können, aber dass man eben auf elegante Art und Weise das auch umgeht, mit so mit Sanktionen gegenüber dem Iran und so weiter. Und da poste ich jetzt nochmal einen Link in die Gruppe rein, aber das ist jetzt von mir auch erstmal alles. Also zu Instex weiß ich nur, ich gucke ja regelmäßig hier diese Bundespressekonferenzen und so weiter. Also darüber abgewickelt wurde, glaube ich, noch keine einzige Transaktion. Das ist zwar alles so, könnte man richtig. Mal und sollte man mal, aber da ist auch noch nichts passiert. Richtig, ja, vollkommen richtig. Ich glaube, es wurde noch keine einzige Transaktion abgewickelt, meines Erachtens. Also, ja. Ja, das ist auch mein Stand. Ja, und wie gesagt, also ich glaube, dass dieser Hammer der US-Sanktionen, der schleift sich im Moment so ein bisschen stumpf, weil der Trumps halt doch sehr offensiv einsetzt für alles und jeden. Aber grundsätzlich glaube ich schon, dass Europa sich das 18 Mal überlegt, ob sie dagegen verstößt oder nicht. Ja, auf jeden Fall. Gut, wollen wir nächstes Thema oder habt ihr noch was hierzu? Ja, von mir aus gerne zum nächsten Thema. Wo wir schon in Japan waren, bleiben wir jetzt auch in Japan. Und zwar wurde ein Mann jetzt verurteilt, nachdem er zunächst freigesprochen wurde. Und zwar hatte der ein CoinHive-Miner auf seiner Webseite, ja, und wurde daraufhin angezeigt. Und jetzt, also für mich wäre ja so die Frage, irgendwie so fremder Leute Seiten damit zu infizieren, ist ja das eine. Aber wenn man das auf seiner eigenen Seite macht, ich meine, er hat es jetzt, glaube ich, nicht auf der Seite erwähnt, dass da quasi so ein Miner im Hintergrund läuft, aber wäre es eigentlich illegal, wenn ich sage, ich finanziere meine Seite dadurch, dass ihr mir eure Rechenleistung zur Verfügung stellt? Nee, also ich finde es auch ein sehr schönes Bezahlmodell. Ja, also wenn man sich mal thepiratebay.org anschaut, die haben das ja auch eine Zeit lang gemacht. Ich weiß nicht mehr, ob sie es aktuell noch machen, ne, weil das ist halt ein Dienst, den die meisten Leute eigentlich für umme nutzen. Ja, die wenigsten Leute spenden ja dafür und das hat natürlich trotzdem Kosten. Das heißt, ja, also mich persönlich, mich kotzen diese ganzen Advertisements an. Ja, auch jetzt hier gerade auf der Seite von Cointelegraph. Da kann man normalerweise einen Adblocker benutzen, aber vielleicht möchte ich ja auch manche unterstützen, ohne mir jetzt da Werbung anzeigen zu lassen und auch diesen ganzen Rattenschwanz, der da normalerweise mitkommt mit angepasster Werbung und so weiter. Und ich finde, da ist so Browser-Mining eigentlich eine super Variante, um A, seine Anonymität zu wahren und B, trotzdem halt die Betreiber zu unterstützen. Also ich sehe das ganz ähnlich. Ich fände es wirklich gut, wenn sich das so quasi als paralleles Modell zu diesen Werbungen entwickeln würde, weil also ich möchte definitiv keine Werbung in meinem Browser haben. Ich surfe auch ausschließlich mit Adblockern und das nicht nur, weil ich davon genervt bin, sondern weil damit auch schon viel Schindluder getrieben wurde. Ne? Also dann laufen da irgendwelche JavaScripte, wenn sie nicht Moneros meinen, dann machen sie anderen Quatsch, dem ich nicht zugestimmt habe. Und das will ich alles nicht haben. Und ich fand das eigentlich eine sehr sympathische Idee, dass man sagt, okay, also wenn du auf meiner Seite bist, dann läuft halt ein Teil deiner CPU-Leistung für meinen Miner. Und wenn du das nicht willst, dann oben rechts ist das Schließen. Jetzt wollte ich mir gerade den Source-Code von dieser Cointelegraph-Seite anzeigen lassen und es lädt jetzt. Also ja, aber genau. Ich denke, das geht in die richtige Richtung und das ist ja auch so mit Monero einfach wunderschön, ja, Monero für CPUs gemacht mit RandomX und da kann man halt mal mit dem Laptop beim Browsen einem Pool beitreten und das Wichtige finde ich halt, dass es nicht versteckt passiert, ja, also das war ja jetzt gerade mit dem Artikel, dass der das ohne Ankündigung macht, das finde ich dann natürlich schon ein bisschen shady. Ja, würde ich im Zweifelfall auch eher sagen, das soll man lieber lassen. Aber wenn man das jetzt ankündigt, so wie Pirate Bay, dann finde ich das komplett legitim und habe da eigentlich auch kein Problem damit rechtlich gesehen. Also ich persönlich jetzt. Was mir aber in dem Zusammenhang auch noch einfällt, da bin ich mir aber gar nicht sicher, wie der Stand der Dinge ist. Ich meine, dass manche Browser-Entwickler, also insbesondere der Firefox, dass die auch gesagt haben, sie werden in ihren Browsern halt, ja, weiß ich nicht, also Kryptominer größtmöglich unterbinden. Ja, es ist so irgendwie so lustig, ne? Auch, ich glaube, bei Windows ist es doch so, wenn du dir einfach die Monero-Wallet runterlädst, dann sagt erstmal der Viren-Scanner so, ey, du hast dir hier einen Miner runtergeladen, obwohl das ja da eigentlich gewollt ist, ne? Und ja, das ist irgendwie schade, dass da die Leute nicht für offen sind, wo auf der anderen Seite, ne, für Werbung, AGBs gelesen, ja, und so, da macht man irgendwie beide Augen zu. Ja, ich finde ehrlich gesagt, also wenn Windows darauf hinweist, finde ich nicht schlimm. Ne? Also der Hinweis ist ja durchaus sinnvoll, auch wenn man davon ausgehen sollte, dass derjenige, der es installiert, auch weiß, was er tut. Aber zusätzlich nochmal so ein Hinweis für DAOs finde ich jetzt nicht verkehrt. Und bei den Browsern, auch da würde ich sagen, wenn der Browser mich nur darauf hinweist, Achtung, diese Seite betreibt Crypto-Mining, das würde mir auch reichen. Aber wenn die es aktiv abschalten, ist natürlich wieder schlecht für den Seitenbetreiber. Ja, da stimme ich dir zu. Gut, dann wenn wir schon beim versteckten Kryptomining sind, da die Meldung, die fand ich ja heute wirklich witzig. Microsoft hat irgendwie so ein Security Advertise rausgegeben, von wegen, es gibt jetzt auch Desktop-Hintergrundbilder als Kryptominer. Das finde ich total abgedreht. Wie soll das funktionieren, dass ein Bild Monero meint? Ja, also der Microsoft-Sicherheitsdienst schrieb, ne, also ist jetzt hier wieder aus dem Artikel zitiert, wir haben eine bösartige HTML-Datei gefunden, die sich als Hintergrundbild tarnt und ein Coin-Mining-Script enthält. Also das verstehe ich nicht. Sind bei Windows HTML-Dateien als Hintergrundbilder möglich? Das habe ich nicht verstanden. Nach der Aktivierung des Hintergrundbildes wird der Code ausgeführt und beginnt die Rechenleistung der Person zu nutzen, um Monero, die Kryptowährung mit dem Fokus auf Privatsphäre, illegal zu schürfen. Ja. Also so weit war die Meldung, aber die verlinkten Tweets, die dann direkt zu Microsoft gehen sollten, also der Artikel selbst, den habe ich gefunden bei decentralbox.com, aber die verlinkten Tweets, die waren für mich nicht aufrufbar. Aber ich will, also ist hier jemand unserer Gäste irgendwie, benutzt da jemand Windows, weiß jemand, wie da eine HTML-Datei als Hintergrundbild eingerichtet werden müsste? Also ich wüsste noch nicht mal, wie ich das machen sollte, selbst wenn ich es wollte. Betretenes Schweigen, wenn nach Windows gefragt wird. Ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Ja, dann würde ich sagen, verlinken wir den Artikel. Sonst, also ich kann da auch nichts weiter zu sagen. Ich fand es halt, wie gesagt, nur witzig, dass es halt eine HTML-Datei als Hintergrundbild gewesen sein soll. Das habe ich nicht. Dort geht mir nicht in den Kopf. Vielleicht noch so ein angrenzendes Thema. Was meint ihr generell zu solchen Schlagzeilen jetzt hier? Ne, da wird jetzt auf einmal Kobe Bryant noch reingezogen und das ist ja 1A Clickbait eigentlich auch mit diesem Bild. Das ist so ein Totenkopf, ja, also eigentlich roter Code mit einem Totenkopf, der praktisch ausgeschwärzt ist. Das wirft doch eigentlich ein schlechtes Bild auf Monero, ne? Dass das immer mit so illegalen Aktivitäten, jetzt gerade auch was Mining angeht, reingezogen wird. Oder wie steht ihr dazu? Sehe ich ganz genauso. Also, dass der Artikel bewusst so aufgemacht ist, nehme ich den Verfasser nicht übel, weil die müssen halt darüber, über die Klickzahlen auch ihre Miete bezahlen und dann wird es halt leider sehr schnell reißerisch. Aber es ist ja auch de facto so, dass sehr viele halt die Anonymität von Monero auch für illegale Zwecke missbrauchen. Also ja, es gibt halt Gebrauchen und Missbrauchen und das ist wieder ein klassischer Fall von Missbrauchen. Ja, also ich würde auch sagen, wenn wir ehrlich zu uns sind, dann sind 90% ja Trading und die anderen 10% oder zumindest 5% davon sind ja illegaler Content. Also machen wir uns nichts vor. Ich glaube, das trifft die Realität schon ziemlich gut, ja. So, Alex, den nächsten, den hattest du, glaube ich, rausgesucht oder beziehungsweise du hattest den auf Englisch, ich habe den nur durch einen Deutschen ersetzt. Jo, eigentlich auch wieder genau die gleiche Kiste mit Monero Mining. Ich fand es nur lustig, ich habe es nämlich auf Reddit gesehen, da hat es dann die Department of Defense getroffen, ja, also DOD oder Verteidigungsministerium oder Angriffsministerium, je nachdem, wie man es sehen will. Und die wurden da irgendwie gehackt Anfang des Jahres und jemand hat da halt auch einen Miner installiert, der dann Monero gemeint hat. Und das finde ich einfach das 1A, ne, wenn die staatlichen Institutionen, die eigentlich für die Verteidigung da sind, dann so katastrophal versagen. Wobei, also ich sag mal, bei solchen Institutionen, da würde ich auch immer die Möglichkeit eines Inside-Jobs nicht außer Acht lassen. Ja, genau, irgendwie so ein gelangweilter Sys-Admin oder ein Prakti, der dann meint, er kann sich da irgendwie sein Gehalt aufbessern. Naja. Das ist interessant. Ich kann sagen, also günstiger kommst du doch nicht an leistungsstarke Hardware, als da zu arbeiten. Genau, außer wenn du bei Amazon oder so beschäftigt bist. Aber ja, ne, fände ich jetzt interessant, ob da irgendwie jemand zur Rechenschaft gezogen wird oder ob man davon nochmal was hört. Ich hatte auch neulich, den habe ich aber leider vergessen zu verlinken, da ging es irgendwie um eine Behörde aus Russland, die wohl, also die hatten irgendwas damit zu tun mit Atomsprengköpfen und die hatten auf jeden Fall so ein super PC und da war auch irgendwie ein Mitarbeiter, der hat da auch mal so einen Miner drauflaufen lassen, der wurde dann aber relativ schnell umbesetzt. Ja, vielleicht verlieren wir noch ein Wort über, jetzt wenn der Zuhörer oder Zuschauer sich denkt, oh mein Gott, überall versteckt das Monero-Mining, wie kann ich mich denn dagegen schützen? Da sollte man doch zuerst mal so die CPU im Auge behalten. Ne? Also wenn man jetzt auf Windows ist, den Task Manager öffnen und da mal sich anschauen, wie ausgelastet der Laptop ist oder vielleicht, ne, wenn er die ganze Zeit Ventilatoren auf Volltouren laufen und so weiter, dann ist das natürlich auch schon ein krasses Signal. Also normalerweise Mining verbraucht halt Energie und ist auch heiß. Das heißt, der Computer muss sich dann selber kühlen und daher merkt man das eigentlich schon auf die Tour, oder? Ja, also Prozessorleistung ist ein super Indiz und wenn euer Bildschirmhintergrund 99% der Prozessorleistung braucht, dann ist auch irgendwas komisch. Genau, wenn ihr euch so einen Rest in Peace Kobe Bryant Hintergrund geholt habt und dann auf einmal funktioniert der Computer nicht mehr, dann habt ihr euch wahrscheinlich... Wird ganz warm im Wohnzimmer. Ja, dann ist das auf jeden Fall ein Miner. Und ansonsten mit Antivirensoftware und so weiter, kann man da auch was machen? Ich denke mal, dass alle gängigen Antivirenprogramme auch auf Mining anspringen werden, ja. Würde ich von ausgehen. Okay, weil interessant, ich habe jetzt eigentlich gar kein wirkliches Virenprogramm auf Linux. Braucht man das da? Nein, nein. Also auf Linux nicht. Zumindest wenn man sich nur an der Open-Source-Software bedient, die ja meistens in den Paketquellen verfügbar ist, dann braucht man keinen Virenscanner. Gibt auch nicht wirklich gute, ehrlich gesagt. Aber was ich noch mal kurz ansprechen wollte, ist, mich würde mal interessieren, wie groß eigentlich so der Schaden ist, also der echte Schaden, der zustande kommt bei solchem Mining. Weil wenn man mal ganz ehrlich ist, die meisten Leute haben einen Laptop mittlerweile, ne, und die haben den vielleicht, keine Ahnung, vielleicht 3 Stunden am Tag an, ne. Und nehmen wir mal an, der Monero Miner, der läuft da im Hintergrund. Der ist vielleicht nicht so ganz gierig, der braucht vielleicht nur 50% der Höchstleistung oder sowas des Rechners. Dann kommt man vielleicht auf einen Stromverbrauch von vielleicht, also das ist jetzt kein Witz oder so, das habe ich auch schon mal ausgerechnet, auf einen Stromverbrauch von vielleicht 3 Cent am Tag oder so. Ne? Klar, das ist ärgerlich, wenn einem die Leistung verloren geht und ärgerlich ist es auch, wie hier in den YouTube-Kommentaren gesagt wurde, bei mobilen Geräten, dass der Akku leer geht und so weiter, das ist klar. Aber ganz ehrlich, wenn der Rechner am Strom hängt und mein Hintergrundbild oder whatever meint der irgendwie Monero, klar, das kommt mir nicht zugute, ne? Aber das ist, also der Schaden ist ganz ehrlich super gering aus meiner Sicht. Und ich verstehe nicht ganz, dass da so ein großes Bohai drum gemacht wird, dass das so ein großer Skandal sei und so weiter. Also das finde ich total übertrieben, ehrlich gesagt. Wie ist das denn? Mein erstes Bedenken wäre jetzt, wenn ich da meinen Laptop laufen lasse, und gut, ich habe jetzt meinen Laptop auch mehr als 3 Stunden am Tag an, geht das nicht mit der Zeit auf die Hardware, dass ich dann, was weiß ich, ein halbes Jahr früher meine CPU wechseln muss oder so? Oder ist das eigentlich vernachlässigbar? Nein, also CPUs, also ich sag mal so, wenn CPUs nicht ganz kaputt gehen, dann gehen sie auch nicht schrittweise kaputt, sagen wir es mal so. Also eine CPU kann man meines Wissens nicht durch intensive Benutzung zerstören. Also vielleicht weiß Till da mehr oder so drüber, aber meines Erachtens ist es nicht möglich. Also man kann meines Erachtens eine CPU nicht zerstören und RAM auch nicht, also nicht durch Benutzung zumindest. Natürlich, wenn man sehr viel Volt dran anlegt, dann schon. Das ist klar, da kann man natürlich Schäden verursachen, aber wenn man die ganzen Tag laufen lässt, kann eigentlich nichts passieren, außer vielleicht durch die Abwärme, die da entsteht, aber sonst? Also das wäre jetzt auch meine Vermutung, dass das Mining selbst, also die Last selbst, wäre glaube ich nicht das Problem, aber die Temperaturen, die dabei entstehen, die können natürlich schon, ich sag mal, auf Dauer die Platine schädigen oder angrenzende Bauteile schädigen. Also ich würde auch sagen, dass die Temperatur das größte Risiko dabei ist. Okay, ja, vor allem gerade wenn man noch den Laptop irgendwie auf der Bettdecke drauf liegen hat und dann da nicht wirklich Luft in den Kühler reinkommen kann und so, dass dann natürlich, meine, so werden die Laptops ja meistens genutzt heutzutage, ne? Netflix und Chill und so. Monero und Chill. Genau. Jo, so viel zu dem Thema verstecktes Monero Mining im Browser und auf den Hintergründen, oder? Ja, also ich denke mal, diese Meldungen, die werden uns nicht ausgehen. Da wird es wohl immer wieder neue Versuche geben, irgendwo Miner zu verstecken. Ehrlich gesagt, ich sehe auch nicht so ganz, also ich meine, der Wirkungsgrad ist doch so gering. Ich meine, jetzt ist es bei Monero durch den Wechsel des Proof-of-Work-Algorithmus ist es ja schon so, dass es wirklich nur noch auf Prozessorleistung ankommt und da keine großartige Grafikkarten, Hardware und so mehr erforderlich ist. Aber ich kann mir trotzdem nicht vorstellen, dass man da irgendwie groß Geld mit verdienen kann. Ja, das wäre auch noch meine Sache gewesen. Ist das ökonomisch gesehen überhaupt sinnvoll? Und seit dem Random X Upgrade braucht man doch ziemlich viel RAM für den Proof of Work, oder nicht? Ich weiß gar nicht, ob das so RAM-intensiv ist, also kann ich nicht zu sagen, aber ich meine, selbst wenn es kaum wirtschaftlich sich, also, oder wenn es kaum wirtschaftlich ist, es ist ja nicht wirtschaftlich, es verbraucht halt Strom und das kriegst du ja über die Moneros nicht wieder rein. Aber es ist halt für den Angreifer auch kostenlos, also es ist ja nicht sein Strom und von daher wird es halt leider gemacht. Ja gut, aber wenn ich den PC eh schon infiziert habe, dann kann ich ihn ja auch für was anderes verwenden. Und wenn ich damit mehr als für Mining verdiene, ich weiß nicht, wie viele Mining-Botnetze es gibt, aber ich denke, es gibt durchaus lukrativere Möglichkeiten, seine Bots zu verwenden. Würde ich fast auch vermuten, stecke ich aber zu wenig drin. Also ich glaube, dass selbst wenn man irgendwie die anbietet als Spam-Schleudern, müsste damit mehr Geld zu verdienen sein als mit Monero-Mining, aber keine Ahnung, da fehlen mir die Innenansichten. Ich finde das übrigens ganz interessant. Ich habe es gerade nachgeschaut. Die Netzwerk-Hashrate bei Monero liegt aktuell bei 1,25 Gigahash. Ne? Also jetzt nach dem Random X ist das schon echt nach oben gegangen. Ich würde sagen, sogar höher als wie je zuvor. Ist auch so, ja. Aber natürlich, das war so eine Lektion, die ich jetzt über die letzten Monate gelernt habe. Vor allem, weil Richard Hart das immer wieder betont. Und ich bin jetzt kein großer Richard Hart-Fan, aber ich finde, das ist ein guter Punkt. Die Hashrate an sich sagt ja eigentlich noch gar nichts aus. Ja, nur weil ich sage, ich habe 1 Giga-Hash, das heißt ja noch nicht, dass mein Netzwerk dezentral ist, weil wir noch nichts darüber wissen, von wie vielen unterschiedlichen Parteien. Ja, wenn das eine Partei ist, die 1 Giga-Hash kontrolliert, dann ist das natürlich trotzdem kein wirklich dezentrales Netzwerk. Da habe ich gleich auch noch einen Punkt zu. Willst du den gerade jetzt machen? Ja, Moment. Genau, also hier, das war eine Meldung von CryptoNewsFlash.com vom 10.2. Ist das heute? Ja, also von heute. Zwei Monero Mining Pools vereinnahmen 59% der Hashrate. Diskussion über Zentralisierung. Und also in dem Artikel, ne, die Überschrift sagt ja einiges. Was ich mich nur gefragt habe, also ich sag mal, wenn man selber einen Pool aufsetzt, hat man dann überhaupt die Möglichkeit, irgendwas zu manipulieren oder müsste ich da nicht vielmehr alle Clients dazu bringen, irgendwas zu manipulieren? Also wisst ihr, was ich meine? Geht die Gefahr wirklich von den Poolbetreibern aus oder sind es nicht vielmehr die teilnehmenden Nodes eines Pools, die sich alle zusammenschließen müssten, um einen Angriff zu starten? Ja, der Pool ist ja die Zusammenschließung. Ja, aber wenn ich jetzt einen Pool neu aufsetze und ich kriege jetzt 69% aller Miner dazu, für mich zu minen. Wie kann ich dann da manipulierend eingreifen als Poolbetreiber? Ja, ich denke, das ist dann dieser klassische Fall von einer, ja, dann habe ich 51% der Hashrate und kann, ja, ich kenne mich damit jetzt nicht so gut aus, aber dann kann ich ja halt diese typischen Angriffe durchführen. Natürlich, die Clients können dann ja abspringen, also die Miner selbst. Aber ja, solange die dabei bleiben, müsste es ja eigentlich funktionieren. Ja, also das wäre auch was, da hätte ich gerne mal den Grischer zu gefragt, der ist jetzt aber auch schon nicht mehr dabei. Aber der beschäftigt sich ja mehr mit dem Mining und das ist mir nicht so ganz klar, ob wirklich ein Poolbetreiber selber manipulierend eingreifen kann oder ob nur ein Zusammenschluss von Minern, also quasi von den tatsächlichen Nodes, ob nur die manipulieren können. Also das wüsste ich noch mal ganz gerne. Also ich sag mal so, eigentlich ist es ja der Poolbetreiber, der letztlich den Block zusammensetzt, wenn ich das richtig verstehe. Also bitte korrigiert mich. Aber meines Erachtens, die einzelnen Miner, die submittieren ja irgendwelche ja, Leistungen, die sie halt erbringen, den Proof of Work natürlich. Aber der Block selbst mit den Transaktionen wird jetzt zentral zusammengesetzt, oder? Vom Poolbetreiber. Und ich denke, an dieser Stelle könnte dann eben der Poolbetreiber auch eingreifen, wenn er das wollte. Ne? Ich glaube, das ist die Gefahr, die da besteht. Ja, also so verstehe ich das auch, dass aktuell, zumindest war das bei Bitcoin ja eine ganze Zeit lang so, der Poolbetreiber da eine enorme Macht, sage ich mal, hat, weil halt die Poolmitglieder können sagen, okay, ich stelle dir meine Hashrate zur Verfügung und der Poolbetreiber sagt dann, ja, ich gebe euch den und den Payout und habe aber selber eigentlich das Sagen über welche Transaktionen ich inkludiere oder welche ich auch nicht inkludiere und so weiter und so fort. Und ich weiß jetzt nicht genau, wie es heißt. Ich glaube, entweder es ist Better Hash oder Nice Hash, was bei Bitcoin eine Software ist, ich glaube von Matt Corello, also Blue Matt, die letztendlich die Pool-Mitglieder dazu befähigt, selber auch Transaktionen inkludieren zu können und so weiter und so fort. Das heißt, man nimmt sozusagen ein bisschen Macht weg vom Pool-Betreiber und gibt die eher zu den Mitgliedern. Aber wie das bei Monero ist, weiß ich nicht genau. Ich würde aber eher dazu tendieren, dass es eben noch relativ viel Macht bei dem Pool-Betreiber selber liegt. Genau, man braucht natürlich immer noch relativ viel Macht beim Poolbetreiber, weil stellt euch vor, wenn man da ein naives, dezentrales Mining-System hätte, wenn jeder einfach sozusagen direkt das berechnet, was man kollektiv berechnen soll, nämlich halt den Hash, der halt unter einem bestimmten Wert liegen soll und so weiter. Stellt euch vor, man würde das naiv dezentralisieren. Was passiert denn dann, wenn jemand einen Hash findet, der eben unter dem Threshold liegt? Naja, dann submittiert er den ja nicht an den Pool, sondern submittiert den lieber direkt an das Netzwerk, ne? Und würde deshalb sozusagen die Sinnhaftigkeit des Pools völlig umgehen, ne? Und deswegen muss es immer ein bisschen Zentralisierung geben, aber in Richtung der Poolbetreiber, ne? Die müssen immer noch relativ viel Macht behalten letztlich und müssen die Blöcke auch zusammensetzen. Aber das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Frage, was da konkret machbar wäre auf Seite eines Poolbetreibers. Also ich denke nicht besonders viel, ehrlich gesagt. Vor allem, wenn man bedenkt, dass die Miner dann vermutlich abspringen würden. Ne? Ach, so verschieden sind die Pools meines Erachtens auch nicht. Ja? Ja, und hinzu kommt ja auch, dass der Poolbetreiber selbst ja relativ wenig sieht. Ne? Also das das ist ja eben diese Anonymität im Monero, lässt ja sehr viele Informationen gar nicht zu, sodass er da gar nicht gezielt eingreifen kann. Wie meinst du das, gezielt eingreifen? Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel ein bestimmtes Konto abklemmen will oder einen bestimmten Sender abklemmen will, das ist ja bei Monero deutlich schwieriger als bei Bitcoin zum Beispiel. Okay. Ich denke auch, die Sache mit den 51% Angriffen ist generell so, dass es sich ökonomisch gesehen eher weniger lohnt, weil der Block-Reward einfach genug bringt oder mehr bringt. Also ich sehe da nicht wirklich den Grund, warum man sowas durchführen sollte. Vor allem, wenn sich diese zwei, also jetzt, ne, wir gehen mal vom Worst-Case-Szenario aus, was der Artikel hier impliziert, dass sich halt die zwei Pools zusammenschließen, zusammen eine 51%-Attack starten können und dann anfangen, die Chain zu reorganisieren. Das fällt ja dann auf, ne? Also Otto-Normalverbraucher merken ja dann, oh, da gab es jetzt gerade, was weiß ich, einen 10-Block-Reorg. Und das ist ja auch super selten, ne? Also 10 Blöcke sind ja schon sehr selten. Aber warum in erster Linie sollte man das machen? Um, ja, klassisches Beispiel, ne, für ein Double Spend. Du willst dann, was weiß ich, Binance bescheißen oder so und nutzt dafür dann halt deine Hashpower aus. Aber wenn das profitabel und möglich wäre, dann als Beispiel Bitcoin und Bitcoin Cash haben ja den gleichen Algo. Also wäre es ja für Bitcoin-Miner oder BTC, um jeden zufriedenzustellen, durchaus möglich, eine 51% der Hashrate auf Bitcoin Cash zu erreichen. Also das wäre ja, ist ja nicht unrealistisch, das wäre ja theoretisch sofort möglich. Ich glaube, dafür würde auch ein Pool ausreichen. Warum passiert das nicht, wenn das sich lohnen würde? Ja, das ist eigentlich ein sehr interessanter Punkt, den du da anbringst. Vielleicht nochmal für die Leute, die das jetzt nicht verstanden haben. Bitcoin, BTC und Bitcoin Cash, BCH, benutzen ja den gleichen Mining-Algorithmus. Und Bitcoin hat ja, also BTC hat ja enorm viel mehr Rechenleistung als BCH. Das heißt, ein Pool könnte da einfach sich sagen, okay, ich wälze mich mal rüber nach BCH, mach dann hier die 51% Attack und gehe dann wieder zu BTC rüber, oder? Ja, also so der Gedanke. Das wäre ja auch durchaus möglich, aber offensichtlich passiert es ja nicht. Deswegen die Frage auch da, ob sich das ökonomisch gesehen denn halt lohnt. Ich denke eher nicht, sonst wäre es schon passiert. Ja, interessante Sache, ne? Also, beziehungsweise, ist sowas überhaupt schon mal passiert? Also ich meine, ich weiß von kleineren 51% Attacks bei Verge und was weiß ich, Bitcoin Classic oder so, aber passiert das eigentlich überhaupt bei größeren Coins jetzt? Ich glaube, Ethereum Classic hatte mal irgendwie sowas. Aber das ist ja auch bei den meisten Chains, wie gesagt, Spielgeld. Also ich denke, das lohnt sich für meine einfach nicht, im Gegensatz zu dem, was Bitcoin abwirft. Du meinst also, die Opportunitätskosten für den Miner sind so hoch, dass er lieber weiter Bitcoin meint und was weiß ich, einen Block findet mit 12,5 Bitcoin aktuell noch, anstatt dass er eine andere Chain angreift und da, was weiß ich, wie viele Blöcke einsammelt? Ich denke schon, ja. Plus die Transaktionsgebühren, die ja bei Bitcoin dann auch noch dazukommen, die teilweise ja mehr sind als der Block Reward bei einzelnen anderen Chains. Also in US-Dollar natürlich. Ja, das fände ich auf jeden Fall so eine Sache, weil ich meine, rein theoretisch ist es ja nicht ausgeschlossen mit den 51%-Attacken. Das hat ja auch Nakamoto schon im White Paper spezifiziert. Ich fände es interessant, wenn sich die Verhältnismäßigkeiten zwischen Bitcoin und Altcoins verändern. Ja, also sagen wir mal, Bitcoin fällt in der Dominanz und Bitcoin Cash oder Bitcoin SV holt massiv auf, ob dann vielleicht der Anreiz für solche Attacken da wäre. Ja, dann müsste man natürlich definieren, was heißt aufholen. Also das müsste, also ich denke, das regelt sich über Dollar Value. Also da müsste dann ein Preisanstieg da sein. Und Preise haben im Crypto-Space nicht wirklich was mit Utility zu tun. Also deswegen sehe ich da jetzt nicht, wie sowas passieren könnte. Ja, und man muss natürlich auch immer ein klares Ziel vor Augen haben. Ja? Also keiner macht ja so eine Attacke, ohne irgendwas machen zu wollen oder so. Also zumindest, wenn man ein bisschen nachdenkt, ne, muss man immer ein Ziel haben. Und klar, das Ziel kann natürlich auch sein, eine Kryptowährung zu delegitimisieren. Ne? Das wäre denkbar. Aber in der Regel wird man ja so eine Attacke nur durchführen, wenn man konkret einen Double Spend oder so durchführen will. Ne? Und deshalb... Keine Ahnung, ob es da irgendwelche, also ob es überhaupt irgendwelche Ziele gibt, die man machen wollen würde. Ne? In Bitcoin vielleicht, aber in Monero zum Beispiel sehe ich das überhaupt nicht. Okay, und aber irgendwann müsste doch auch, selbst wenn ihr jetzt sagt, das ist ein relativ unwahrscheinliches Szenario, irgendwann müsste doch auch für euch eine Schmerzgrenze praktisch erreicht sein, wo ihr sagen würdet, okay, wenn jetzt zwei Pools oder wenn ein Pool schon an die 50% kommt, das ist dann problematisch, oder? Dann würde man eher die Community dazu aufrufen, hey Leute, sucht euch doch einen anderen Pool als, was weiß ich, mein XMR oder so und gleicht da die Hashrate mehr an, oder? Ja, ich denke, den Fakt, den du angesprochen hast, was Richard Hart auch angesprochen hat, dass es wichtiger ist, von wo die Hashrate kommt, als die bloße Power selbst. Ja, auf jeden Fall. Also da stimme ich auf jeden Fall zu. Aber ehrlich gesagt, ich muss sagen, dieses Argument, was für Random X gebracht wurde, dass es irgendwie Zentralisierung verhindert, ist meines Erachtens nicht stichhaltig. Und das sieht man ja jetzt auch gegeben der Statistiken, wie viel die Mining Pools jeweils erschaffen und so weiter, ist das meines Erachtens, folgt es überhaupt nicht aus Random X, irgendwie stärkere Zentralisierung. Das ist ein ganz anderes Objektiv, was da verfolgt wird. Und insofern war das vielleicht etwas Unsinn. Aber ganz ehrlich muss man auch dazu sagen, auch selbst wenn ein paar Blöcke zusammengenommen mehr als 50% ergeben oder wenn manche Blöcke vielleicht auch sehr groß sind, ich sage euch eins, die krasseste 51%-Attacke ist die, die wir jeden Tag im Euro- und im US-Dollar-Raum erleben und die wird niemals vergleichbar sein mit dem, was auf Monero abgeht. Kannst du es noch kurz umschreiben, was für eine 51%-Attacke das genau ist? Ja, ist natürlich ein kleiner Spaß, ne? Ist das, geht halt nur darum, ne, dass halt Euro und US-Dollar halt nur Papiergeld sind, ne? Das meine ich halt mit 51%-Attacke in diesem Zusammenhang. Ja, okay. Ja, das heißt, wir benutzen gar nicht mehr überhaupt eine Chain oder irgendein Asset. Finde ich gut, den Punkt. Also ich wollte jetzt gerade noch erwidern, weil du gemeint hast, du siehst nicht, dass Random X die Dezentralisierung steigert. Aber siehst du das zumindest von der Beschaffung der Hardware, dass du halt sagst, okay, bei CPUs haben wir super viele Hersteller und Verkäufer, die, wo man sich eine CPU kaufen kann. Ja, da kann ich zum Elektroladen um die Ecke gehen und mir, was weiß ich, den Threadripper XY irgendwas kaufen. Und im Gegensatz zu, ich muss zu Bitmain kriechen und da sagen, hey, schickt mir doch mal bitte den Antminer und dann dauert das 2 Wochen und Bitmain passt die Kurse je nach Bitcoin-Preis an und so weiter. Siehst du da zumindest das Argument, also in der Beschaffung der Hardware selber, die Dezentralisierung fördern? Ja, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall wird Monero durch Random X, ich sag jetzt mal ganz agnostisch, sage ich jetzt mal volksnäher, ne? Weil man muss eben jetzt nicht mehr so ein Big Shot sein und da mehrere Millionen ausgeben für sinnvolle Hardware und so weiter, sondern im Prinzip kann wirklich jeder meinen, ne? Aber was ich eben vorhin gesagt habe mit der Dezentralisierung, nur weil jetzt jeder meinen kann, heißt es ja nicht, dass ich jetzt plötzlich solo mine, ne? Oder dass ich plötzlich in einen totalen Randnischen Pool gehe. Ne? Also sprich, das hat nicht so viel mit der Dezentralisierung zu tun, sondern eben mehr damit, wie volksnah, sage ich jetzt mal, eine Währung ist. Und das Wort Volk nutze ich jetzt natürlich in einem vollkommen agnostischen Sinne, ne? Mehr im Sinne von dem englischen Wort People, ne? Ganz klar. Aber wie ich auch schon in der Telegram-Gruppe mehrfach gesagt habe, ne? Monero ist ein Geld des Volkes, durch das Volk und für das Volk. Ne? Hier ist es sozialistisch. Das, genau. Und das ist eben der Kern der Sachen. Und ich denke, da ist Random X eben sehr gut dabei. Aber es hat eben nichts mit Dezentralisierung zu tun, weil als Miner, als Mensch, der jetzt vielleicht neu minen kann in Monero, naja gut, dann schließe ich mich ja trotzdem vielleicht einem großen Pool an. Okay, finde ich auf jeden Fall ein super Schlusswort zu dem Thema. Ich würde noch was einwerfen kurz. Ich glaube, Random X ist vom Ziel her war es nicht unbedingt eine sofortige Verbesserung der Dezentralität, sondern auch einfach diesen Hardware-Aspekt rauszubekommen. Also auf längerfristig gesehen. Einfach das Hardware-Problem lösen und dann irgendwann kommt die Dezentralisierung halt von selbst. Einfach um dieses Problem wegzubekommen. Und mit dem Problem meinst du jetzt das, was ich gerade angesprochen habe, mit dass nur wenige kompetitive ASICs herstellen können und da muss man bei denen Schlange stehen, dass man welche bekommt und so? Ja, und selbst wenn, sind die Hersteller ja meistens aus China. Und ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, aber es gibt ja so Stories, dass die dann benutzt sind und so schon, die Miner. Also das ist ja eher suboptimal so. Deswegen denke ich, ist diese Lösung des Hardware-Problems viel höher in der Priorität als diese sofortige Dezentralisierung des Netzwerks. Jo. Und vielleicht auch nochmal 2 Sachen abschließend dazu. Das eine wäre natürlich die Empfehlung für alle, die jetzt selber Mining betreiben, sich zu überlegen, also diese beiden Pools, die zusammen halt über 50% kommen würden, das sind diese Mine-XMR und Support-XMR. Da kann man sich ja vielleicht dann nach Alternativen umgucken in diesem Artikel, den wir verlinken werden. Ist auch eine entsprechende Grafik drin. Es gibt dann noch den Nano-Pool und den F2-Pool zum Beispiel, den man sich da anschließen könnte. Und vielleicht könnt ihr auch was dazu sagen, wie wäre das denn, also ich sag mal, wenn wenn Monero jetzt so, wie Sie gesagt haben, wir wollen keine ASICs in unserem Netzwerk haben, wäre es auch denkbar, wenn man quasi das Protokoll so umstellen würde, dass es gar keine Pools mehr gibt, sondern dass es nur noch Solo-Miner gibt? Und wäre das wünschenswert oder wäre das sinnvoll? Also ich kann es nicht mehr genau reproduzieren, aber ich glaube nicht, dass das sinnvoll ist, weil, ja, keine Ahnung, ein Pool ist ja eigentlich nur, ich möchte mein Risiko hedgen, dass ich jetzt halt nicht, was weiß ich, jeden 15. Vollmond einen Block finde, sondern dass ich halt irgendwie ein regelmäßiges Einkommen habe, dass ich weniger Lotterie spiele und so weiter und so fort. Deswegen, ich sehe es eigentlich jetzt nicht als so großes Problem, vor allem halt, wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Miner hin und wieder mal draufschauen, hey, wie ist denn die Hashrate gerade verteilt? Und eigentlich ist es mir egal, bei welchem Pool ich meine. Ich bin aber vom Ethos so drauf, dass ich irgendwie nicht mich einem Pool anschließe, der über 25% hat oder so. Ne? Ja, ich finde, wir müssen auch ganz ehrlich uns fragen, Zentralisierung verglichen mit was? Na? Und ich möchte jetzt nicht nochmal die EZB und so weiter ins Spiel bringen, aber was wäre denn ein akzeptables Maß an Zentralisierung? Na, das wird einfach nie wirklich diskutiert. Das würde sicherlich auch zu weit führen. Aber es gibt zum Beispiel eine Statistik dazu, und das kenne ich jetzt aus meinem eigenen Leben, gibt eben den sogenannten Herfindahl-Hirschmann-Index. Und der ist dazu gedacht, um eben solche Fragen zu beantworten, ne? Um so Konzentrationsfragen zu beantworten, ob zum Beispiel ein Monopol oder so, oder ob es Monopole gibt oder ob es Oligopole gibt und so weiter. Und ich habe jetzt gerade mal mit der Statistik, die du eben gezeigt hast, das ausgerechnet, den Herfindahl-Hirschmann-Index für Monero, fürs Mining, und der beträgt 0,22. So, und wenn man im Lexikon nachguckt, habe ich auch eben gerade gemacht, dann ist das eine moderate Konzentration. Ne? Also das ist ehrlich gesagt ein Level an Konzentration, wo ein Gesetzgeber noch nicht mal eingreifen würde. Ne? Das ist vollkommen akzeptabel. Und ich denke, da sollte man vielleicht mal die Diskussion anstoßen, nicht unbedingt jetzt hier, aber ich meine grundsätzlich, was wäre denn akzeptabel an Zentralisierung? Weil das habe ich ehrlich gesagt noch nie beantwortet gehört. Und das wird immer so ad hoc generiert, dass das zu viel oder zu wenig ist. Aber was wäre denn gut und was wäre zu viel, was wäre zu wenig? Ja? Also das würde ich mit einem Satz beantworten. Zu viel ist, wenn Missbrauch möglich wird. Mhm, okay, okay. Also ich würde das aus dem Bauch heraus beantworten mit alles, also wenn es weniger als 3 Mining Pools gibt, dann habe ich damit ein Problem. Also nur 2 Mining Pools, ja, vielleicht noch ein kleiner Chunk, der unknown ist, da, das finde ich schon problematisch. Also, und keine Ahnung, ja, wenn man sich auf dem Markt umschaut, was weiß ich, im Smartphone-Markt, da gibt's ja etliche Hersteller, auch wenn da, was weiß ich, Apple und Samsung eine große Share davon haben, gibt's ja trotzdem noch die, was weiß ich, OnePlus und HTC und Huawei und sonstige Konsorten, und die sind ja auch ständig in Flux. Also sowas finde ich absolut akzeptabel, beziehungsweise ich glaube auch rein vom marktwirtschaftlichen her läuft das mehr oder weniger immer darauf hinaus. Ja, ich glaube nicht, dass sich über eine längere Zeit ein so dominanter Marktplayer halten kann, dass er tatsächlich da, ja, diesen Missbrauch tatsächlich begehen kann. Vor allem halt, wenn wir keinen staatlichen Eingriff haben. Ja, also ich sehe es halt dann immer problematisch, wenn wir so, ja, wir müssen Kartelle zerschlagen, deswegen müssen wir jetzt hier ein Kartellamt instituieren. Und ich denke, da beginnt dann immer erst die wahre Zentralisierung, wenn wir halt Privilegien haben, aber also staatliche Privilegien, aber so auf dem freien Markt glaube ich jetzt eigentlich nicht, dass das schlimm ist. Und vor allem halt, ne, wir reden ja jetzt hier auch von der Monero-Community, und was mir da so gut gefällt eben, ist dieser Ethos, der eigentlich in so gut wie allen Köpfen verankert ist, hey, wir wollen Privatsphäre, wir wollen Dezentralität. Und ich habe so das Gefühl, bei Monero ist das stärker ausgeprägt als jetzt bei anderen Altcoins. Ja, ich sag jetzt mal nicht explizit nicht Bitcoin, weil bei Bitcoin gibt's da auch ein paar harte Leute, aber keine Ahnung, wenn ich mir jetzt die Leute von Dash oder so anschaue oder von Zcash, die sind dann so, ja, das ist effizienter, wenn wir da so eine Riege haben, die Entscheidungen treffen kann, ob das jetzt die Dash Foundation ist oder die Zcash Company oder sonst irgendwas. So, ich möchte nicht unhöflich sein, aber ich muss ein bisschen aufs Gas treten. Jo, oder mach. Ihr macht alleine weiter. Nee, tritt aufs Gas und schneid das nächste Thema an, weil das finde ich, glaube ich, auch sehr spannend. Gut, dann eine Sekunde. Genau, also Chain Analysis, da hatten wir, glaube ich, auch schon ein paar Mal hier im Podcast drüber gesprochen. Ne? Die machen ja so Blockchain-Nachverfolgung, ja, halt gerade bei diesen transparenten Blockchains wie bei Bitcoin. Die haben jetzt wohl einen neuen Report veröffentlicht, den habe ich mir nicht durchgelesen, habe nur diesen Artikel auf Bitcoin-Kurier gesehen. Ja, sie finden da natürlich auch wieder sehr viel Cybercrime und Geldwäsche, aber der Money Quote, weswegen ich den Artikel hier mit reingenommen habe, war eben der Absatz über Monero. Und da heißt es, Zitat, Kopfschmerzen bereitet Unternehmen und Behörden nur Monero, denn die auf Datenschutz und Privatsphäre spezialisierte Kryptowährung ermöglicht einfach keine Analyse ihrer Blockchain. Sofern Anwender bestimmte Regeln im Umgang mit Monero und Tor einhalten, können sie davon ausgehen, dass sie von der Blockchain-Analyse weitestgehend gefeit sind. Also auch da wieder so ein kleiner Ritterschlag. Wir hatten in der letzten Sendung hatten wir das ja auch schon mal mit diesem, was war das, das europäische FBI? Ne? Europol, genau. Ja, genau, Europol. Und ja, jetzt haben wir es auch nochmal von Chain Analysis und ist wieder, ja, also es spricht für die Privatsphäre, aber es rückt natürlich auch den Monero dann wieder in so eine Dunkelecke. Jo, ich finde das vor allem jetzt in der näheren Zukunft mittel- und langfristig sehr interessant, wie eben dieses Narrativ weitergehen wird. Ne? Überhaupt habe ich so das Gefühl, vielleicht liegt das aber auch nur daran, dass ich da tiefer in den Hasenbau gehe, dass irgendwie mehr Leute sich mit Privatsphäre beschäftigen. Ne? Apple macht Privatsphäre cool und auf der anderen Seite selbst so Unternehmen wie Facebook sagen, ja, End-to-End-Encryption ist doch jetzt auch nicht das Schlimmste der Welt. Deswegen habe ich so das Gefühl, dass es mehr ins Mainstream-Bewusstsein kommt und dann natürlich halt auch gerade vor dem Bitcoin-Hintergrund, wo ja auch die Privacy-Debatte ja schon entflammt ist und was weiß ich, jeden Tag sehe ich neue Sachen mit Wasabi-Wallet und sonstigen Mechanismen, wie man seine Bitcoins verschleiern kann, wo ich mir denke, ey Leute, Monero ist da schon ein gutes Stück weiter eigentlich. Deswegen hoffe ich, dass eigentlich durch dieses Privacy-Narrativ noch mehr Leute auf Monero aufmerksam werden und dann auch tatsächlich aufspringen, ja, also sowohl Merchants als auch Käufer. Also ich glaube auch, dass die Leute, die da halt wirklich Wert drauf legen auf Privatsphäre und so, die werden eigentlich, wenn sie sich dann mal irgendwann mit Kryptowährung beschäftigen, relativ schnell bei Monero landen. Und ja, eigentlich, also wenn man es mit dem Ist-Zustand vergleicht von Bitcoin, ist es halt immer noch, was die Privatsphäre angeht, halt vorne. Und das bestätigt ja auch dieser Artikel wieder. Obwohl ich sagen muss, der Artikel hat mich, am Anfang habe ich mir gedacht, okay, cool, das ist ja mehr oder weniger ein Erfolg. Aber wenn man länger drüber nachdenkt, dann ergibt das auch nicht wirklich Sinn, warum Europol announcen sollte, dass Monero und Tor nicht zu tracken sind. Also ich verstehe nicht, warum die ihr Versagen veröffentlichen sollten. Also das im Nachhinein sehe ich das ein bisschen kritisch. Also wenn man das so direkt nennt, ist ein bisschen komisch. Also finde ich ehrlich gesagt gar nicht, weil ich glaube, das ist einfach der Versuch, politischen Druck dagegen aufzubauen. Ja, aber ich gebe doch den Leuten die Tools in die Hand dann. Also ich sage hier Monero, ich sage Tor, let's go. Ja, aber genau das Problem hat doch das Tor-Netzwerk auch. Also dadurch, dass ganz viele Ermittler sagen, dieses Going-Dark-Problem haben wir im Tor-Netzwerk. Also wir können da nur noch bis dahin, aber nicht mehr weiter, außer die Betreiber der Server machen irgendwelche handwerklichen Fehler. Aber genau da wird ja auch der politische Druck aufgebaut. Ja, also Tor, das braucht man ja eigentlich nur in China und nicht in Deutschland. Und das könnte man ja eigentlich auch mal verbieten und so weiter. Also ich glaube schon, dass das durchaus Methoden sind, einfach nur um den politischen Druck da zu erhöhen. Und ich meine, also was wäre denn deine Vermutung? Meinst du, die können es heimlich doch und sagen einfach nur, sie könnten es nicht, damit sie dann möglicherweise irgendwelche Kriminelle erwischen können? Das glaube ich wieder auch nicht. Ich denke, das ist eine Frage der Ressourcen. Also gerade bei Tor ist es sicherlich möglich, zu gewissen Maßen die Leute zu de-anonymisieren. Bei Monero kann ich es schwer einschätzen, aber auch da haben wir in der Vergangenheit schon Sachen gesehen. Und ich denke auch, die Chain Analysis ist jetzt nicht wirklich das Schlimmste, sondern einfach die KYC-On-Ramp. Also deswegen, da ist halt dieser springende Punkt trotzdem noch da. Ja, da gehen sie auch in diesem Artikel drauf ein und nennen da unter anderem Binance. Die haben, glaube ich, so eine Policy, dass Transaktionen bis zu 2 BTC pro Tag auch ohne ein verifiziertes Konto möglich sind. Das weiß ich aber nicht, damit kenne ich mich nicht aus mit Binance. Ja, das ist so. Kann ich confirmen. Ja, ich auch. Ja, also das wird in dem Artikel explizit auch nochmal angesprochen, dieses Thema. Also dass man sagt, man kann ja sonst über die Börsen gehen, aber ja, dass es eben auch Börsen gibt, die da den KYC-Prozess ein bisschen, ich sag mal, schludern lassen. Und was es ja auch noch gibt, haben wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, ist BISC. Ne? Also da ist das Problem ja auch nochmal von einer ganz anderen Seite. Das ist ja ein Markt, da hast du ja gar keinen, den du irgendwie packen kannst. Ja, wobei bei Binance muss man ja dazu sagen, die haben ja auch kein Fiat-Crypto. Die haben ja nur Crypto, beziehungsweise... Ja, nicht ganz, aber... Also man kann mit Kreditkarte kaufen. Echt? Ja. Oh Leute, ich muss mal eben weg hier. Nein, Spaß. Aber ja, okay, cool. Das wusste ich nicht. Bei BISC sehe ich einfach das Problem, dass das Volumen, was ich habe, oder die Liquidität, die mir geboten wird, viel zu klein ist. Wenn ich größere Summen waschen möchte. Also ich weiß nicht, wie hieß dieser BTCE oder so? Hieß der so damals? Die mehrere Milliarden gewaschen haben? Also für die ganzen Darknet-Markets damals, als es wirklich groß war, für Alphabay und so, da müssen schon einige Millionen am Tag durch, um das zu machen. Und das ist auf BISC einfach nicht realisierbar. So. Das stimmt. Also das ist mir bei BISC bei meinen letzten Versuchen auch schon aufgefallen. Und es ist auch wirklich von der Handhabung her nicht schön, finde ich. So, ich beschleunige mal wieder ein bisschen. Anschließend an das Thema von gerade war dann eine Meldung, dass Großbritannien halt jetzt auch genau dasselbe plant, was Chain Analysis als Geschäftsmodell hat, nämlich die Nachverfolgung von Bitcoin, Ethereum und XRP-Transaktionen. Die Meldung war vom CryptoNewsFlash.com und was ich da rausgeschnitten hatte, war der Satz, eine von der britischen Steuerbehörde HM Revenue and Customs veröffentlichte Bekanntmachung enthüllte, dass die Institution versucht, die Pseudo-Anonymität aller Transaktionen mit Bitcoin, Ethereum, XRP zu verfolgen und aufzuheben. Also das heißt, das ist jetzt halt nicht nur privatwirtschaftlich, dass so ein Unternehmen wie Chain Analysis das betreibt, sondern Staaten wollen auch selber diese Kompetenzen haben. Und in dem Artikel geht es dann darum, dass sie sagen, wir machen jetzt mal so eine Ausschreibung und wer uns ein Tool bietet, ich glaube irgendwie, was hat 120.000 Euro pro Jahr sollte das kosten. Und ja, also quasi sind sie jetzt noch in dem Zustand der Ausschreibung. Also sie haben da noch nichts Fertiges. Ich denke, gerade steuermäßig wird das interessant, ob das möglich ist, weil ich sehe nicht so wirklich, wo man ansetzen soll, wenn kein KYC vorhanden ist, weil wenn die Coins tracken und die kommen zu mir und sagen, ja, 200.000 Euro Steuern nachzahlen, dann sage ich, ja, das sind nicht meine Coins. Wie wollen die nehmen? Also das ist so die Frage auch da, wie man das ohne KYC dann machen würde. Na, ich denke, die werden genau dieselben Tools verwenden wie auch Chain Analysis und wo es nicht weitergeht, da geht es halt nicht weiter, aber Fakt ist ja nun mal, dass bei diesen transparenten Blockchains irgendwann, da wo der Übergang von Bitcoin zu Euro oder dann britischem Pfund ist, da wird es ja dann brenzlig. Genau, also der Fiat On-Ramp oder Off-Ramp, das ist halt, aber es ist auch bei nicht transparenten Chains immer der springende Punkt. Jo. Dann habe ich noch eine kleine Meldung, also wenn ihr dazu nichts mehr habt. Ich wollte nämlich noch kurz einklinken und zwar, ich fand hier gerade nur interessant, ein paar Sätze weiter unten sagen die dann so noch, langfristig will sie auch die Verfolgung von Privacy-Coins wie Monero, Dash und Zcash als Priorität für weitere Entwicklungen verfolgen. Also sage ich dazu mal, good luck. Ich denke, bei Dash kann man da auf jeden Fall viel machen. Bei Monero und Zcash, wenn es jetzt um die tatsächlich anonymen Transaktionen bei Zcash geht, ja. 3% oder so. Viel Erfolg. Ja, das ist doch mal ein schöner Pentest für Monero. Ja, ich sehe gerade bei Dash und Zcash da, also die sind ja eigentlich transparent, die Chains, und das benutzt ja auch nicht wirklich jemand, außer fürs Trading. Und ja, selbst da ist das Volumen ja ziemlich niedrig, also eigentlich tot. Ja, das ist halt auch gerade das Tolle an Monero, ne, dass eben die Privacy verpflichtend ist, ne. Sage ich ja auch immer wieder in der Gruppe, ne. Privacy by option and not by default is surveillance in practice, ne. Weil man muss einfach das verpflichtend privat haben. Und dann wird die Sicherheit von allen gleich deutlich besser. Und deswegen werden die da vermutlich irgendwelche komischen Consultants da bekommen, die sich da auf diese Ausschreibung bewerben. Weil diese Art von Ausschreibung, die zieht eben gerade die Art von Leute an, die sagen, oh, das kriegen wir alles hin. Statt Leute, die ehrlich sagen, dann sagen, nee, das ist ganz ehrlich gesagt nicht möglich oder in einem ganz kleinen Prozentsatz möglich. Also ich bin mal gespannt, was rauskommt, aber ich bin da jetzt nicht pessimistisch, sagen wir es mal so. Also was jetzt Monero angeht, ne? Weil XRP und Ethereum und Bitcoin, das ist natürlich machbar. Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Okay, und dann gibt's noch News von der Open Source Technology Improvement Fund, kurz OSTIF. Genau, und da muss ich sagen, also das habe ich über meinen regulären Feed wieder bekommen. Das war jetzt gar nicht so Monero-related, weil ich mich halt auch viel so mit freier Software beschäftige, lese ich regelmäßig den Feed von ProLinux. Und ja, diese Organisation, die erhält wohl auch Spenden von dem Monero Research Lab. Das fand ich interessant, deswegen habe ich es mal mit reingenommen. Also das heißt, das Monero Research Lab fundet diese Organisation mit und die macht dann so Sicherheitsaudits und hat das bereits für OpenSSL anbauen, VeraCrypt und auch für diverse Monero-Projekte gemacht. Ja. Fand ich ganz interessant. Habt ihr die vorher schon mal gehört? Also ich nicht. Die hatten mal, ich glaube, der Founder von denen war bei Monero Talk mit dem Duck und das war um die Zeit von RandomX, weil OSTIF hat da eben auch einen Audit für gefundet oder einen gemacht und der hat da so ein bisschen erklärt, wie das funktioniert und ich muss sagen, mich hat er damit auf jeden Fall überzeugt, weil ich die Werte ganz gut fand, die er da hochgehalten hat und die dieser Open Source Technology Improvement Fund generell verwirklichen will. Deswegen, ich begrüße das eigentlich. Auch wenn man sich mal anschaut, ne, Monero und DuckDuckGo spenden hier, das finde ich eigentlich lobenswert. Wobei ich mich frage, macht das Monero Research Lab mit den Funds, die sie über das CCS bekommen oder machen die das mit eigenen Funds? Also ich kann mir beides gut vorstellen. Ich war auch erst im ersten Moment, wieso gehen jetzt die Spendengelder über dieses Research Lab dann wieder an Dritte? Aber es macht ja durchaus Sinn, wenn man sagt, ein Sicherheitsaudit muss natürlich von extern beauftragt werden. Du kannst ja nicht die eigenen Ingenieure da dran setzen. Und das ist ja eine sinnvolle Ausgabe. Also widerspricht jetzt nicht dem Grundgedanken der Spenden an das Research Lab. Jo, also wir werden den, wir können ja den Talk mit Doug und dem Founder von OSTIF mal in die Shownotes packen. Ich fand das auf jeden Fall ein gutes Gespräch und dann erfährt man ein bisschen mehr zu der Organisation, weil die machen mehr jetzt als, wie gesagt, nur Monero. Du hast ja gerade VeraCrypt angesprochen und noch diverse andere Sachen. Ja, genau. Also der Talk wird mich auch interessieren. Wie gesagt, ich hatte das bis jetzt noch nicht so auf dem Schirm, aber würde mich auch interessieren. Also da würde ich mich über den Link freuen. Gut, so, dann würde ich sagen, können wir die Sendung auch langsam einem Ende zuführen. Ich habe noch einen Punkt, aber den würde ich jetzt gerne mal vertagen auf die nächste Sendung. Und zwar habe ich da eine Meldung gesehen, also mit diesem letzten Netzwerk-Upgrade, also mit dem letzten Hardfork, gibt es auch irgendwie diese Funktion von RPC-Pay. Die habe ich aber ehrlich gesagt überhaupt nicht verstanden. Und wäre schön, wenn wir da nächste Sendung mal drüber sprechen könnten. Jo, werden wir uns anschauen. Für die Leute, die da schon vorarbeiten wollen, vielleicht verlinken wir das auch in die Shownotes. Vielleicht sagen wir das nur ganz kurz schon an. Die nächste Sendung peilen wir für den 8.3. an, also 8. März, wieder um 18 Uhr, so wie das eigentlich gewohnt ist. Wie gesagt, gestern mussten wir es ausfallen lassen, weil es für uns alle nicht so gut gepasst hat. Aber normalerweise versuchen wir das. Wir versuchen jetzt auch öfter auf Mumble das zu machen, oder was heißt öfter, nur auf Mumble das zu machen, weil wir heißen schließlich Monero Mumble in Anlehnung an diesen, was ist das für ein Client? Das ist wie Teamspeak eigentlich, also für die ganzen Gamer unter euch, das ist wie Teamspeak halt nur auf Free- und Open-Software-Basis und wir haben da unseren eigenen Server, das heißt, die Audioqualität ist besser und ja, ich hoffe, das hat man gemerkt in dieser Folge und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal dabei seid dann. Am zweiten Sonntag im März. Jo, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und euch hoffentlich auch. Ja, genau. Und dann vielleicht auch an die Podcast-Konsumenten gerne nochmal die Einladung. Also kommt mit dazu, beteiligt euch am Gespräch. Ihr findet die ganzen Informationen bei uns auf der Website unter moneromumble.de. Da gibt es oben den Reiter Stammtisch und da ist dann alles Weitere verlinkt, wie ihr diesen Mumble-Client bekommt, was ihr da eingeben müsst, wie ihr euch verbinden könnt. Und ja, wir würden uns über Gäste sehr, sehr freuen. Okay, super. Dann will ich sagen, machen wir Schluss an dieser Stelle. Wie gesagt, nochmal vielen Dank, Max. Ich fand's super cool, dich mal zu hören und auch Skitty. Das ist echt cool, ne, wenn man so ewig schon auf Telegram kommuniziert hat und dann auf einmal kann man eine Stimme zu dem Avatar dazuordnen. Ja, ebenso. Wobei, dich kenne ich aus dem Podcast, ne? Aber hab mich sehr gefreut, euch zu hören. Genau. Und falls ihr uns unterstützen wollt, liebe Zuhörer, es gibt auch Spendenlinks auf der Webseite vom moneromumble.de und wir würden uns da natürlich freuen, weil ja, hin und wieder haben wir mal eine Ausgabe und wenn wir das von der Community wieder reinbekommen, dann sind wir schon super happy. Und ja, ansonsten war's das von meiner Seite und ich freue mich aufs nächste Mal. Ja, dann wünsche ich allen Anwesenden einen schönen Restabend und bis demnächst. Tschüss. Ciao.